Wo bist du? Wo bist du? Gott der Herr, rief Adam. Ich habe dich im Garten kommen hören. Da geriet ich in Furcht. weil ich nackt bin und versteckte mich. Er hat dir gesagt, dass du nackt bist. Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich zu essen dir verboten hatte? Wer hat es dir gesagt? Adam zeigte auf Eva, Eva auf die Schlange. Der nächste Fingerzeig hätte Gott selbst getroffen. Da die Schlange keine Möglichkeit hatte, einen Finger zu heben, sprach Gott zu der von ihm geschaffenen Verführerin. Weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Aber auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und zu Eva, die verzweifelt versucht, ihre Scham zu verdecken. Viel Mühsal bereite ich dir, so oft du schwanger wirst. Unter Schmerzen gebierst du Kinder. Du hast Verlangen nach deinem Mann. Er aber wird über dich herrschen. Na super. Adam versucht mit einem Lächeln gegenüber Eva das Urteil abzumildern. Da donnert es ein weiteres Mal. Weil du auf deine Frau gehört, so ist verflucht der Ackerboden deinetwegen. Unter Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Aber im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Ackerboden. Von dem bist du ja genommen. Denn Staub bist du. Zum Staub musst du zurück. Na toll, ja. Da geriet ich in Furcht. Mächtige Begegnungen. Feature von Andrea Markgraf. Der Machthaber verzeiht nie wirklich. Jeder feindselige Akt bleibt genau verzeichnet. Er wird verdeckt oder aufgespart. Wie kann man sich individuell befreien und wie kann sich sozusagen ein Geschlecht befreien, ist das ja dann auch. Das individuelle Befreiung reicht ja eigentlich nicht. Ja? Weil wenn man solche patriarchalen Verhältnisse hat, kommt die ja dann auch immer wieder auf einen zu. Man kann sich in einer Situation dann vielleicht draus befreien, aber man findet sie an der nächsten Ecke wahrscheinlich wieder vor. Das Interesse des biblischen Gottes an jedem, die Zähigkeit und Sorge, mit der er keine Seele vergisst, mag als hohes Vorbild für jeden Mächtigen dienen. Und das ist natürlich eine extrem paternalistische Weise, mit Macht umzugehen, beziehungsweise diejenigen, die in der Hand desjenigen sind, der die Macht hat, auf die Probe zu stellen, und zwar auf eine ziemlich schäbige Probe eigentlich, weil sowohl die Schlange Geschöpf Gottes ist, als auch Adam und Eva Geschöpfe Gottes sind und sie natürlich, und das ist vollkommen inkonsistent, sie natürlich mit Eigenschaften und Fähigkeiten und Möglichkeiten ausgestattet sind, so wie Gott es vorgesehen hat. Also das heißt, Gott stellt sich im Grunde genommen selber auf die Probe. Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, dass viele Verbote nur dazu da sind, die Macht derer zu stützen, die ihre Übertretung ahnden und vergeben können. Die Gnade ist ein sehr hoher und konzentrierter Akt der Macht. Canettis Gedanke ist am konsequentesten formuliert Ausdruck absoluter Souveränität. Nur der Stifter des Gesetzes kann das Gesetz außer Kraft setzen. Ja? Oder kann die Außerkraftsetzung des Gesetzes als Teil seiner Autorität definieren. Das ist sozusagen ein anderes Wort für Gnade. Gnade heißt nicht den üblichen Regeln folgen, sondern ein höheres Prinzip einführen und berücksichtigen. Und das ist sozusagen der absolute Autoritätsbeweis. Gnade zeugt von Überlegenheit, von einer superioren Position, die eben wirklich nur der absolute Souverän einnehmen kann. Die Gnade ist der höchste Machtbeweis. Ja, die Gnadenlehre beruht ja darauf, dass ich, egal was ich anstelle, das liegt nicht in meiner Hand. Nicht? Also ich kann wegen einer kleinen Sünde, die ich als vielleicht groß empfinde, kann ich 30 Jahre in einem Slum arbeiten und es ist trotzdem nicht gut gemacht. Es ist nicht gut zu machen. Also Gnade ist eigentlich die Kehrseite dieser totalen Abhängigkeit, nicht? Weil es ein Fingerzeig ist, den ich nicht beeinflussen kann, den ich auch nicht hervorrufen kann, sondern der mich berührt. Ulrich Pelzer, Autor. Also dieses Ausgeliefertsein. Ne? Andererseits hat es natürlich, was gerade in der Bibel, was vollkommen Groteskes, eine anonyme Macht, ausgeliefert zu sein. Und trotzdem führt diese anonyme Macht sich immer wieder auf wie ein gereizter Kleinbürger. Das ist ganz furchtbar. Ne? Aber das geht nicht. Also der absolute Rückzug, das Schweigen, nicht vorhanden sein, Gnaden erweisen und zugleich immer wieder wie ein herrischer Kneipenwirt die Gäste behandeln. Ne? Also es geht nicht. Der glücklichste Mensch war der, welcher sich einbilden konnte, dass er Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist sei. Wir sollten einmal die Masken abnehmen. Wir sehen dann, wie in einem Zimmer mit Spiegeln, überall nur den einen uralten, zahnlosen, unverwüstlichen Schafskopf. Nichts mehr, nichts weniger. Die Unterschiede sind so groß nicht. Wir alle sind Schurken und Engel. Dummköpfe und Genies. Und zwar das alles in einem. Die vier Dinge finden Platz genug in dem nämlichen Körper. Sie sind nicht so breit, als man sich einbildet. Schlafen, verdauen, Kinder machen, das treiben alle. Die übrigen Dinge sind nur Variationen aus verschiedenen Tonarten. Halten Sie die Welt für vollkommen? Nein. Wie wollen Sie auch aus einer unvollkommenen Wirkung auf eine vollkommene Ursache schließen? Ich frage dagegen. Kann eine vollkommene Ursache eine vollkommene Wirkung haben? Was? Das heißt, kann etwas Vollkommenes was Vollkommenes schaffen? Ja. Das erinnert mich an Saint-Just-Zitat, der vor dem Wohlfahrtsausschuss, kurz bevor er zum Tode verurteilt wird, gesagt hat, ich verfluche den Staub, aus dem ich gemacht bin. Aber das könnt ihr mir nicht nehmen. Also das Leben, das ich mir erkämpft habe unter dem Licht der Sterne und Jahrtausende. Ne? Was sollen wir uns zerren? Ob wir uns nun Lorbeerblätter, Rosenkränze oder Weinlaub vor die Scham binden oder das hässliche Ding offen tragen? Also komischerweise fällt mir jetzt spontan Camus ein, der Mensch in der Revolte, dass natürlich bestimmte Fragen verboten sind und eine bestimmte Form des Denkens, des Nachdenkens verboten sind, wenn Machtstrukturen aufrechterhalten werden sollen. Insbesondere Machtstrukturen, die Menschen in einer vollkommenen Abhängigkeit, in einem Ausbeutungsverhältnis erhalten. Und die Selbsterkenntnis, beziehungsweise die Erkenntnis, die dann zu diesem Nein führt, ist eigentlich ganz interessant. Also wo Camus sagt, jemand hat klaglos 20 Jahre lang jeden Befehl des Herrn, jede Erniedrigung, jede Ungerechtigkeit ertragen und plötzlich kommt der Moment, wo er Nein sagt. Interessant ist, dass dieses Nein eine Art von nicht Selbsterkenntnis, aber Erkenntnis markiert, eine ganz fundamentale, existenzielle Erkenntnis, die dann das eigene Leben sofort in die Waagschale wirft und sagt, bis hierher und nicht weiter. Und das wäre eigentlich die angemessene Reaktion gewesen, anstatt den Schwanz einzukneifen, sich ohne Gegenwehr von den Engeln mit den Flammenschwertern aus dem Paradies vertreiben zu lassen und dann Staub zu fressen. Das ist nicht gut, dass Sie bei der Geburt gleich schreien. Das ist nicht gut. Ein Kind muss sich willkommen fühlen. Es muss akzeptiert sein von den Eltern. Und das ist ja immer schwierig. Viele Eltern haben ja eine Vorstellung, was Kinder sein sollen. Bernhard Bueb, Pädagoge. Wenn Eltern ihre Kinder nicht vorbehaltlos akzeptieren, so wie sie sind, dann haben die Kinder keine große Chance zu lernen, sich selbst zu akzeptieren. Also dieses Urvertrauen, das ein Kind erwirbt, in seinen ersten Jahren hängt ganz stark davon ab, dass die Eltern diesem Kind das Vertrauen entgegenbringen, und zwar vorbehaltlos. Die Macht sendet Befehle aus wie eine Wolke von magischen Pfeilen. Jeder Befehl besteht aus einem Antrieb und einem Stachel. Der Stachel bleibt in dem zurück, der den Befehl ausführt. Es ist wichtig zu wissen, dass kein Befehl je verloren geht. Er wird für immer gespeichert. Die Befehlsempfänger, denen am gründlichsten mitgespielt wird, sind Kinder. Dass sie unter der Last der Befehle nicht zusammenbrechen, dass sie das Treiben ihrer Erzieher überleben, erscheint wie ein Wunder. Dass sie es alles nicht weniger grausam als jene später an ihre eigenen Kinder weitergeben, ist so natürlich wie Beißen und Sprechen. Alle Menschen leben ja ständig im Vergleich mit anderen. Und deswegen sage ich, ist der gebildete Mensch jemand, der sein Selbstwertgefühl nicht aus dem Vergleich erwirbt, sondern aus einem Urvertrauen, was er in der Kindheit erworben hat. Und wenn Führungspersönlichkeiten dieses Urvertrauen nicht mitbekommen haben und nicht selbst an sich glauben und sich selbst nicht lieben, dann werden sie Macht missbrauchen. Sie werden ihre Macht missbrauchen, um andere zu erniedrigen und andere zum Mittel ihrer Zwecke zu degradieren. Erste Lehrstunden im Leistungssystem. Liebe Kinder, da sitzt ihr nun, alphabetisch oder nach der Größe sortiert, zum ersten Mal auf diesen harten Bänken. Und hoffentlich liegt es nur an der Jahreszeit, wenn ihr mich an braune und blonde, zum Dörren aufgefädelte Steinpilze erinnert, statt an Glückspilze, wie sich's eigentlich gehört. Euch ist bänglich zumute, und man kann nicht sagen, dass euer Instinkt trüge. Eure Stunde X hat geschlagen. Die Familie gibt euch zögernd her und weiht euch dem Staate. Das Leben nach der Uhr beginnt, und es wird erst mit dem Leben selber aufhören. Dass aus Ziffern und Paragraphen, Rangordnung und Stundenplan eng und enger sich spinnende Netz umgarnt nun auch euch. Bildung ist ja heute weitgehend Ausbildung. Das heißt, die Menschen werden geschult in Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es ihnen ermöglichen, in der Außenwelt dann schnell voranzukommen und am besten auch viel Geld zu verdienen. Aber ihre Persönlichkeitsbildung, sozusagen die Charakterbildung, die spielt eine untergeordnete Rolle und sollte aber die zentrale Rolle spielen, auch in der Schule. Und das ist, wenn Sie wollen, der große Vorwurf an die Schule, dass sie Bildung weitgehend nur akademisch versteht. Auch wenn Sie heute, wenn Sie ein Zeugnis bekommen in einer Schule, dann wird Ihnen ja nur Ihr kognitiver Fortschritt oder Ihre kognitive Leistung bescheinigt. Aber was für eine Persönlichkeit Sie sind, ob Sie langweilig oder interessant sind, ob Sie sozial, politisch interessiert sind, ob Sie fürsorglich sind, anderen Menschen helfen wollen, ob Sie ein toller Theatermann sind oder Fußballer, das kommt da überhaupt nicht vor. Der ganze Charakter, die ganze Persönlichkeit kommt in der Schulnote nicht vor, in der Abitursnote. Und daran leidet die deutsche Schule und müsste eigentlich zurückkehren zu einer Schule, die den Charakter, die Charakterbildung in den Vordergrund stellt. Seit ihr hier sitzt, gehört ihr zu einer bestimmten Klasse, noch dazu zur untersten. Früchtchen seid ihr und Spalierobst müsst ihr werden. Aufgeweckt wart ihr bis heute und einwecken wird man euch ab morgen. So wie man's mit uns getan hat. Vom Baum des Lebens in die Konservenfabrik der Zivilisation. Bei Herrn Kästners Schulklasse war selbstverständlich der Frontalunterricht die Lehrmethode. Heute, wo es sozusagen Klassenzimmer mit Arbeitsgruppen und sozusagen dezentraler Zuständigkeit gibt, ist der Leistungsdruck auf die Jugendlichen und Kinder so viel höher als damals. Und das, was wir hier beim Theatertreffen der Jugend ganz stark spüren, ist, dass der Leistungsdruck auf den Kindern so groß ist, dass viele Eltern sie zum Beispiel zu solchen Bundeswettbewerben kaum noch oder nur noch mit großem Widerstand fahren lassen, weil sie ja Schule verpassen. Und das ist natürlich das extreme Gegenteil dessen, wie ich die Jugendlichen erlebe hier im Haus. Die sind voller Energie und Kreativität. Das sind natürlich meistens Jugendliche, die auch aus den musischen Zweigen der Schulen oder aus den Jugendhäusern kommen, wo es AGs gibt und Schultheatergruppen oder eben die Jugendtheaterklassen an den Stadttheatern, wo man sozusagen in Arbeitsgruppen halt selber auch am Theater mitläuft, Inszenierungen macht und Theaterluft schnuppert. Da tat sich also ein Bedürfnis nach sozialer Erfahrung, nach Selbstbewährung eher vergrößert. Und ich erlebe das, wie das zum Aufblühen von Persönlichkeiten eben ganz unmittelbar beiträgt. Und es ist, wenn wir über das Thema Macht sprechen, eben auch Ausdruck einer Form von guter Macht. Hat es denn den geringsten Sinn, euch auf einen solchen Weg Ratschläge mitzugeben? Ratschläge noch dazu von einem Mann, der, da half kein Sträuben, genauso nach Büchse schmeckt wie andere Leute? Lasst es ihn immerhin versuchen und haltet ihm zugute, dass er nie vergessen hat, noch je vergessen wird, wie eigen ihm zumute war, als er selber zum ersten Mal in der Schule saß. Damit wären wir beim wichtigsten Rat. Lasst euch die Kindheit nicht austreiben. Ich kann nur sagen, in der Begegnung der jungen Leute merke ich, wie clever, wie frühreif, wie sensibel, wie voller Kraft die sind und wie wohltuend es sich auswirkt, wenn man das kanalisiert und dafür Führung, Verantwortung übernimmt. Es geht ja nicht darum, also Macht prinzipiell zu delegitimieren oder zu klassifizieren oder so, sondern es gibt ja eine berechtigte Macht. Es gibt ja eine Macht, die ich delegiere. Es gibt ja Leute, die kompetent sind auf Gebieten und deren Macht ich akzeptiere, die eine legitime Macht haben für eine bestimmte Zeit in einem bestimmten Rahmen, die aber immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden muss, nicht im Sinne von Evaluation, sondern dass der Mächtige das dann selber sagt. Das kann jetzt mal jemand anders machen. Also beispielsweise, wenn Sie zu fünft auf ein Segelboot gehen und wollen, weiß ich nicht, zu die Azoren segeln, gibt es einen, den Sie als Kapitän bestimmen. Das ist vollkommen klar. Also es gibt keine Diskussionen, insbesondere in kritischen Momenten, der Kapitänsbefehle. Das ist einfach eine praktikable Sache. Und wenn man dann auf den Azoren angekommen ist oder alle Stürme durchgestanden hat, kann man sich überlegen, war das eine gute Entscheidung. Und das gilt eigentlich für viele Gebiete. Ah, komm her, mein Junge. Herr Albert? Hier bin ich. Was willst du? Komm her. Du sollst herkommen, wurde gesagt. Warum kommst du so spät? Bringst du eine Nachricht? Ja. Ja, dann mal los. Warum kommst du so spät? Lass ihn in Ruhe. Halt dich raus. Weißt du, wie spät es ist? Es ist nicht meine Schuld. Es ist vielleicht meine. Ich hatte Angst. Angst wovor? Vor uns! Antworte! Ich weiß schon. Die anderen haben ihm Angst eingejagt. Du hattest Angst vor der Peitsche? Ja. Vor dem Geschrei? Ja. Der beiden Herren? Ja. Kennst du sie? Nein. Ist alles gelogen? Sag uns die Wahrheit. Nun, lass ihn doch in Ruhe. Was hast du nur? Ich bin unglücklich. Nicht möglich. Seit wann? Ich hatte es vergessen. Macht ist ständig da. Es geht nur darum, dass man Macht legitimiert, dass Macht sich legitimieren muss, dass Macht temporär ist, dass Macht nur geliehen ist, dass Macht sich nur auf einen bestimmten Bereich bezieht, dass Macht nicht dazu dienen darf, die eigene Mickrigkeit auszuleben, also Größenfantasien. Macht teilt sich ja in sehr viele Mächte auf. Jedes Gebiet, jede Beziehung ist bevölkert von verschiedensten Mächten, ökonomischen, juristischen, psychologischen Mächten, die eine Rolle spielen. Problematisch wird es immer nur dann, wenn Macht gehäuft auftritt, sich vergegenständlicht, verdinglicht, verallgemeinert, keine Begründung mehr hat, beziehungsweise wenn die Begründung verwiesen wird ins Transzendente oder so, dann wird Macht problematisch. Zur Macht gehört eine ungleiche Verteilung des Durchschauens. Der Mächtige durchschaut, aber er lässt sich nicht durchschauen. Am verschwiegensten muss er selber sein. Seine Gesinnung wie seine Absichten darf keiner kennen. Durch Sprechen spinnt sich alles zwischen Menschen an. Im Schweigen erstarrt es. Ich würde meine erste Erfahrung mit der Macht als die Begegnung mit dem Schweigen beschreiben. Also, dass meine Eltern aufgehört haben, sich über bestimmte Themen zu unterhalten, wenn ich dabei war, also in unserer Straße. Das habe ich eigentlich richtig bewusst erst 20 Jahre später realisiert. Wohnte einer der meist drangsalierten Oppositionsfiguren der DDR, der Jürgen Fuchs. Und das war so absolutes Nicht-Thema im Beisein von mir als Kind. Oder dass meine Großmutter das Westfernsehen im Wohnzimmer ausgeschaltet hat, wenn mein Onkel zu Besuch kam, der ein niederer Parteifunktionär war. Also es braucht gar keine Direktiven, sondern dass Macht funktioniert durch Angst auch über viele Teile. Angst vor Repression, einer akzeptierten Ohnmacht. Ja. Ich würde sagen, das ist fast noch eine gravierendere und frühere Erfahrung mit Macht als dann später offene Konflikte mit Autoritäten. Ja, diese berechnende Schweigsamkeit, das ist ja eigentlich auch ein Terrorinstrument, insbesondere in Familien, das Schweigen des Mächtigen. Ne? Der Mächtige wendet sich ab und schweigt, das ist ein ganz wirksames Instrument der Einschüchterung, also ein Instrument auch der emotionalen Kontrolle oder der affektiven Kontrolle, weil das ist ja zum Beispiel das Ambivalente bei Kindern, die können geprügelt werden von ihren Eltern und trotzdem bitten sie ständig um die Liebe der Eltern oder werben um die Liebe der Eltern. Das ist ein, wie gesagt, ein ganz wirksames Instrument, das eben der Gott des Alten Testaments auch ständig anwendet. Also entweder schweigt, er wendet sich ab oder er droht oder er belohnt, wie man ein Hühnchen belohnt. Man kriegt das Zückerchen. Ne? Also es geht darum, Autonomie zu beschneiden, das auf allen Ebenen zu tun. Früher waren sie Kinder, dann wurden sie Erwachsene. Aber was sind sie nun? Schaut, die meisten Menschen legen ihre Kindheit ab wie einen alten Hut. Sie vergessen sie wie eine Telefonnummer, die nicht mehr gilt. Ihr Leben kommt ihnen vor wie eine Dauerwurst, die sie allmählich aufessen, und was gegessen worden ist, existiert nicht mehr. Ich sage euch, nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch. Wir Menschen sind ja auf Anerkennung angewiesen. Also man kann geradezu sagen, das menschliche Leben ist ein dauerndes Ringen um Anerkennung. Und das Glück der Menschen hängt weitgehend daran, dass ihnen Anerkennung zuteil wird. Wenn sie wollen, ist Führung nichts anderes als eine institutionalisierte Form von Anerkennung. Wenn man um Anerkennung bittet, um selber existieren zu können, das ist schwierig. Anerkennung sollte in halbwegs funktionierenden Beziehungen automatisch da sein. Ne? Dass ich sowohl anerkenne als auch kritisiere und dass beides mit einer gewissen Freundlichkeit vorgenommen wird. Also insbesondere das Kritisieren. Dass es nicht dazu dient, sozusagen Hierarchien zu befestigen oder aufzubauen oder dass ich mich in Asymmetrien einrichte. Oder dass ich zumindest ein Bewusstsein der Asymmetrie habe. Und die Menschen, die geführt werden, haben ja ganz bestimmte Erwartungen an Führung. Eine der ersten Erwartungen ist natürlich Schutz, dann Orientierung, dann wiederum Gerechtigkeit, dann auch Fürsorge und vor allem eine Art von Heimat, die ihnen diejenigen geben sollen, die sie führen. Und das sind Ansprüche, die kann man sehr gut am Lehrerberuf festmachen. Denn ein Lehrer, der eine Klasse leitet, übt Führung aus und übt damit auch Macht aus. Macht ist ja letztlich ein Tauschgeschäft. Das heißt, ich gebe Schutz für Gehorsam. Und das zu organisieren, heißt eigentlich Macht ausüben. Nach den ersten Lehrjahren. Der Weg in die Machtzentralen. Na, ich war sofort Direktor. Thomas Oberender, Theaterintendant. Ich habe quasi nie in meinem Leben hospitiert oder assistiert. Ich habe halt meine Sachen gemacht als Autor und als Wissenschaftler, wenn man so möchte. Und das hat mich dann über Umwege ziemlich schnell, auch durch das große Vertrauen, was mir entgegengebracht wurde, durch einen Intendanten, in so eine Leitungsfunktion gebracht. Dann habe ich mir erstmal von Leuten, die das schon länger machen, auf dem Zettel aufmalen lassen, was da so an Strukturen dahinter steht und was ich wissen muss. Aber das lernt man ja alles sehr schnell. Und wir? Wie bitte? Ich sagte, und wir. Ich verstehe nicht. Was ist unsere Rolle dabei? Also ich muss sagen, am meisten gelernt habe ich durch die Arbeit am Theater auf Proben. Durch das Beobachten von Schauspielern. Nimm dir Zeit. Unsere Rolle. Bettler. Ich glaube, dass ein sehr guter Schauspieler auf der Bühne wahr ist und im Leben falsch. Es ist jedenfalls ein interessantes Gedankenexperiment, sich mal vorzustellen, dass Schauspieler diesen Beruf ausüben, weil sie da drin, wenn sie sozusagen in andere Leben schlüpfen oder in andere Formen des Lebens, eine Form von Aufrichtigkeit herstellen können, die ihnen im Leben, wo man sozial immer sehr viele Rücksichten zu nehmen hat oder auch die eigene Feigheit zutage tritt, weil im Leben alles eine Konsequenz hat. Davon sind sie auf der Bühne suspendiert. Und das heißt, der Schauspieler, der ja für uns immer so ein Verdachtsbegriff ist, ja, dass es nur gespielt ist, auf der Bühne ist er so wahr wie im Leben nie. So weit ist es gekommen? Hat der Herr Ansprüche geltend zu machen? Haben wir keine Rechte mehr. Du würdest mich zum Lachen bringen, wenn ich es wagen könnte. Wir haben sie verloren? Wir haben sie verschleudert. Diese Fähigkeit auf Zustände möglichst offen, aber eben doch zielbewusst zu reagieren. Das ist was, das habe ich letztlich im Theater üben dürfen. Und das heißt auch tatsächlich erstmal anders mit meiner Umwelt und ihren Verstellungen und ihren Absichten umzugehen. Das ist ein tatsächlich sehr ambivalentes, sehr heikles Feld, oft habe ich das Gefühl, ich durchschaue tatsächlich, und zwar durch meine Position, ständig geblendet, die Realität um mich herum nicht mehr wirklich, weil ich fast nur noch in Begegnungen trete, die von meinem Gegenüber her Interessen gelenkt sind. Die meisten Leute wollen irgendwas von mir oder verfolgen Absichten durch das, wie sie und wovon sie mit mir kommunizieren. Das ist aber normal, nicht? Also darauf habe ich gelernt, am Theater mich einzustellen, nicht indem ich Vorwürfe erhebe, sondern versuche, damit zu spielen. Also da fällt mir ein Zitat von Martin Kippenberger ein, der gesagt hat, sei freundlich zu den Leuten, denen du auf dem Weg nach oben begegnest, weil auf dem Weg nach unten triffst du sie alle wieder. Ne? Eine der großen Herausforderungen meiner Arbeit und sicher auch der Position, in die sie mich gebracht hat, ist, eine Form von eigener Undurchschaubarkeit zu entwickeln, was schwierig ist, weil viele Menschen eben von mir Führung und Positionierung erwarten. Und gleichzeitig darf die nie in irgendeiner plumpen Weise privat oder nur egoistisch sein, sondern diene ich ja auch tatsächlich größeren Aufgaben. Und diese sozusagen Mischung aus persönlicher, privater Beglaubigung und höherer strategischer Intention zu finden, die eben Aufrichtigkeit produziert und nicht Verstellung, das ist für mich eine große Aufgabe. Und da drin ist ein Aspekt einbeschlossen, nämlich auch mit den Ambivalenzen, die aus meiner sozialen Umwelt auf mich zukommen, umgehen zu lernen. Das meine ich dann eben mit diesem Moment von, ich wappne mich durch eine Undurchschaubarkeit, die zunächst im Kostüm der Freundlichkeit erscheint. Wir wollen ein bestimmtes Bild von uns erzeugen in der Öffentlichkeit oder bei anderen. Und es kränkt uns, wenn uns das nicht gelingt. Aber wir sind eben unauthentisch. Wir sind nicht wir selbst. Dieses also anderen Menschen ehrlich zu begegnen, darauf kommt es an. Ich meine, diese Vorstellung, dass es da eine authentische und in sich widerspruchslose Persönlichkeit gibt, die immer freundlich, immer zugewandt den Menschen, immer, das ist doch irgendwie ein Wahnsinns, eine Chimäre. Und dass wir das nicht durchblicken und dann sagen, ja, wir brauchen authentische Persönlichkeiten an der Spitze. Ute Frevert. Was heißt Authentizität? Das ist auch so ein Begriff aus dem 18. Jahrhundert. Wir müssen alle authentisch sein, bei uns sein. Und genau dieses bei uns sein dann auch ohne Maske. So. Historikerin. Also ich meine, da gibt es ja nun eine lange philosophische Debatte darüber, was ist denn jetzt eigentlich authentisch? Und wenn wir uns als zusammengesetzte Persönlichkeiten betrachten, die ganz viele verschiedene Anteile von jedem und allem haben und die auch in der Familie anders sind als im Beruf, die mit ihren Liebsten anders umgehen als mit ihren Kollegen, die wirtschaftliche Interessen haben, die möglicherweise sogar den politischen Interessen widerstreben können. Ich kann das nicht, weil ich denke, irgendwo bin ich es ja dann nicht mehr. Also ich muss immer das Gefühl haben, ich bin das, ja, und nicht jemand neben mir, der dann irgendwo agiert. Na, die Linien zwischen der Gefühlspolitik, wie ich sie bei Friedrich II. Von Preußen meinte zu entdecken, zu dem, was wir heute im weiteren Bereich der politischen Kommunikation beobachten können, kann man so ausziehen, dass Politik sehr stark auf emotionale Ressourcen zurückgreift. Nicht so sehr bei denjenigen, die sie betreiben. Also Gefühlspolitik heißt ja nicht, dass man Politik aus Gefühl betreibt oder mit Gefühl, sondern dass man Gefühle benutzt, vorspielt oder inszeniert oder einfach nur performativ in Szene setzt, um damit bei den Adressaten dieser Politik oder den Adressaten dieser politischen Kommunikation eine bestimmte Haltung hervorzurufen. Umgekehrt, dass man die Gefühle, von denen man meint, dass sie bei den Adressaten vorhanden sind, versucht zu bearbeiten, zu kanalisieren, in irgendeiner Weise für seine eigenen Interessen nutzbar zu machen. Aufstieg in die Machtzentrale Politik. Ja, es war mir ja nicht an der Wiege gesungen, in die Politik einzusteigen. Christine Bergmann. Das hatte sich mehr oder weniger so ergeben, 1989, 90. Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, AD. Ich habe das auch gerne gemacht, die Verantwortung gerne übernommen. Es war natürlich auch sehr spannend, insbesondere natürlich in der ersten Zeit. Aber ich habe das immer als Amt auf Zeit empfunden. Wir müssen ihnen nicht vertrauen, wir müssen uns als Bürger darauf verlassen, dass sie ihren Job richtig machen. Aber Vertrauen im Sinne dieses zwischenmenschlichen Vertrauens ist eigentlich kein Begriff der Politik. Wir brauchen eine emotionale Ansprache, um Bürger überhaupt in das hineinzuholen, was hier im politischen Geschäft gemacht wird und gemacht werden muss. Und ohne Gefühle geht es da eben nicht. Also das ist etwas, was Politiker auch sehr bewusst reflektieren, was sie jetzt auch, ich denke, immer stärker in den letzten Jahren, also in den letzten Jahrzehnten, gerade durch die extreme Kommerzialisierung und Professionalisierung dieser ganzen Maschinen, dieser Politikmaschinen und dieser Wahlkampfmaschinen seit den 60er Jahren, immer stärker auch professionalisieren. Wer hätte gedacht, dass SPD und Union so viel Verbindendes entdecken? Und wenn Sie schon einmal in Ihrem Leben so positiv überrascht wurden, dann halten Sie vieles für möglich. Die Gesellschaft demokratisieren heißt für uns Sozialdemokraten konkret die Rechte der vielen. Deswegen möchte ich sagen, die Freiheit in unseren Tagen, sie wird auch gefährdet durch die Sehnsucht von manchem nach der totalen Gleichheit. Was haben Sie denn zu befürchten? Was fürchten Sie denn? Oder was wollen Sie denn? Oder was wollen da Sie denn? Da möchte ich, dass wir Freidemokraten uns zum glatten Gegenteil bekennen. Liberale Politik fördert die Fleißigen, sie schützt die Schwachen, aber sie bestraft auch die Faulen. Es gibt kein Recht auf staatlich bezahlte Faulheit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die größte Überraschung meines Lebens ist die Freiheit. Wir wollen uns zusammenfinden als ein Gesinnungsverband. Der Bundeskanzler, der hier spricht, ist den Menschen in dieser Bundesrepublik verantwortlich, nicht irgendwelchen anonymen Kräften. Von dieser Politikwechsel verabschiedet sich von einer Rundumversorgung und einer staatsgläubigen Mentalität. Er setzt wieder auf die Kräfte der Gesellschaft, des Einzelnen, auf Eigeninitiative, Freiheit zur Verantwortung. Wenn Menschen aus freier Einsicht bereit sind, aus der Verantwortung für das ganze eigene Interessen und nicht nur die der anderen zu überwinden. Dann, liebe Freunde, schaffen Sie Demokratie. Wer hätte das alles gedacht, meine Damen und Herren? Ja, Macht ist ein anderes Wort für die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Ja, es ist ein viel fluiderer Prozess, nicht? Also Macht wird einem ja auch immer übertragen. Also die Souveränität, das Volk wählt seine Stellvertreter, denen es die Macht abgibt in einem bestimmten Sinne. Macht ist eine erotische oft, Macht ist eine intellektuelle, ist eine der Gefühle meinetwegen. All das sind Mittel, die letztlich bestimmten Zwecken, die sich eben in Entscheidungen ausdrücken, dienen. Und insofern ist Macht ein vollkommen multimedialer Vorgang. Was ich immer sehr kritisch fand, war, dass man so wahnsinnig jedes Wort kontrollieren muss. Und das erlebt ja jeder Politiker und jede Politikerin am Anfang, also wenn man spontan auf irgendwas reagiert, was ja viel spannender ist, was die Menschen auch viel lieber erleben, dann gibt's bestimmt irgendwo einen Satz, der anders verstanden werden kann und da wird man dann irgendwo durch die Mühle gedreht und findet sich nicht wieder und denkt, ach du liebe Güte, was ist denn hier passiert? Und das führt dazu, dass man sehr viel vorsichtiger wird. Man überlegt dann wirklich bei jedem Satz, kann der jetzt nicht nochmal anders verwendet werden? Und das wird dann so langweilig. Und ich bin eigentlich eher ein spontaner Typ und sage auch gerne mal was schneller. Aber es geht die Spontanität verloren. Welche Gefühle wir dort zulassen, welche wir erwarten, mit welchen wir vorsichtig umgehen. Weil wir sagen, das ist eigentlich kein Gefühl, was ich von Politikern erwarte oder was ein Politiker bei mir bedienen muss. Also selber da auch ein bisschen sparsamer umzugehen mit unseren Gefühlen, das finde ich schon gut. Frauen haben vor allen Dingen immer noch mehr Probleme mit dem Begriff Macht. Aber für mich ist Macht eigentlich eine wunderbare Sache, weil Sache Macht heißt, dass ich jetzt versuchen kann, meine Dinge durchzusetzen. Das gelingt mir dann auch nicht immer, aber das ist es eigentlich. Und das ist natürlich was auch Spaß macht, das ist natürlich auch Verantwortung, ist auch klar. Ne? Wenn irgendwas schief geht, bin ich auch diejenige, die es dann zu verantworten hat. Aber das geht, glaube ich, den meisten Menschen so. Die meisten arbeiten ja gerne unabhängig. Ne? Macht auch ein Stückchen unabhängig, auch nicht total, weil man dann eben ja andere Mächte auch noch hat, mit denen man dann irgendwo sich arrangieren muss. Aber es ist schon... Ja, es ist schon die Möglichkeit, sich mit seinen Positionen selber mehr durchzusetzen. Es geht um die Frage, wer führt. Und zum Führen braucht man Macht. Ohne Macht geht es nicht. Ich halte deswegen auch die zum Teil in bürgerlichen Kreisen und in der deutschen Geistestradition weit verbreitete Verächtlichmachung von Macht für ganz verkehrt. Jede Institution, jede Firma, jede Organisation hat Machtstrukturen. Die sind oft informell und nicht geregelt und manchmal auch intransparent. Aber die Politik hat in der Demokratie transparente Machtregeln. Thomas de Maizière. Da kann ich nur lachen. Also wo er recht hat, ist, wir brauchen Macht, wir brauchen Machtstrukturen. Aber dass man ausgerechnet in der Politik von transparenten Machtregeln spricht, das überrascht mich doch sehr. Sascha Adamek, Autor, Journalist. Ja gut, ich bin Journalist, ich lebe davon, was rauszubekommen. Insofern könnte man sagen, sind diese intransparenten Strukturen sozusagen mein Dauerarbeitgeber. Das wäre aber zu kurz gegriffen. Ich glaube, dass natürlich Menschen, die Macht haben, danach streben, diese Macht auch zu akkumulieren für sich selbst. Und zu dieser Akkumulation von Macht gehört auch, dass man versucht, sie zu schützen, dass man Zäune baut um sich, dass man versucht, den Einblick in die eigene Machtstruktur zu verringern. Und da sind natürlich Öffentlichkeit, Journalisten, kritische Bürger eher im Weg. Insofern gibt es sicherlich so etwas wie einen Hang der Macht zur Intransparenz, der der Macht innewohnt. Mein Aufwachsen in der DDR war sozusagen geprägt von einer naiven Vorstellung von Gegenüber, dass ich sagen kann, das sind die und das bin ich. Ja, und das meine ich halt damit, dass die Dinge unter die Haut gehen. Ich bin sozusagen nicht mehr so leicht in der Lage, erstens zu distanzieren, weil auch ich bin der, der sozusagen Machtentscheidungen fällt. Und das sind sie auch, indem sie das eben aufnehmen oder nicht, indem sie das in ihre Sendung reinnehmen oder nicht. Also das ist nur eine andere Ebene des gleichen Problems, was dann ihre Vorgesetzten mit ihrer Arbeit machen. Und das andere ist eben tatsächlich auch, ich bin in der DDR, wie soll ich sagen, äußerlich gezüchtigt worden und heute bin ich das innerlich, ja, weil sozusagen die Gebote zur Gehorsamkeit, ja, die sind eben materiell versüßt. Deshalb finde ich auch, dass man 89, 90 als einen Wechsel von Abhängigkeiten sehen muss. Dass es eigentlich ganz ähnlich funktioniert wie früher, nur dass die Abhängigkeiten andere sind. Ingo Schulze, Autor. Vorher war die Repression ideologischer Art und heute ist es eine Kontrolle über das Ökonomische. Und die geht natürlich mitunter noch weiter als die ideologische Kontrolle. Heute ist es so, dass es dann ganz andere Möglichkeiten gibt. Dann muss man denjenigen gar nicht mehr direkt angreifen, sondern der kriegt dann eine Abmahnung oder die zweite Abmahnung oder es müssen einfach Stellen reduziert werden. Und aus welchen Gründen Duckenmäuser produziert werden, ist nicht gleichgültig, aber das Schlimme ist, dass es nicht weniger sind, vielleicht sogar mehr. Und so wird uns permanent verkauft öffentlich, dass diese Intransparenz notwendig sei, dass systemrelevant ist, eine Intransparenz in dieser Gesellschaft zu haben. Und das beobachten wir wirklich erst seit dieser Finanzmarktkrise, dass es immer auf dieses, ich sag mal, Monstrum Finanzmarkt geschoben wird, dass eine amtierende Kanzlerin sogar davon spricht, dass die Mitbeteiligungsmöglichkeiten des Parlaments so zu gestalten seien, dass sie auch marktkonform sind. Das halte ich für so katastrophal, da muss die Machtfrage neu gestellt werden. Und da müssen sich natürlich auch die an der Macht sind, selbst in den Spiegel gucken und sagen, wollen wir das noch? Wenn man hört, die Politik muss das Primat behalten und im nächsten Satz kommt, wir müssen die Märkte beruhigen, wir müssen das Vertrauen der Märkte wieder gewinnen, das ist so ein Widerspruch, der von entsprechenden, von meistens dann sind es Politiker, gar nicht mehr wahrgenommen wird. Natürlich ist man in bestimmten Bereichen noch immer erpressbar. Also es gibt ja immer diese Schlagetod-Argumente. Wenn das nicht passiert für die Wirtschaft, dann sind also hier die 300 oder dort die 1000 Arbeitsplätze gefährdet. Das ist ja immer eine schwierige Situation. Mit der muss man dann ja auch umgehen und muss ungefähr einschätzen können, was ist denn da jetzt wirklich dran? Und was ist jetzt wirklich auch ein Stück Einschüchterung oder eben so die übliche Masche? Also die Führenden und Mächtigen haben durchaus auch mein Mitgefühl mit dem, was sie dort tagtäglich verrichten müssen. Auf der anderen Seite kann das nicht sein, dass aufgrund dieser Strukturen sie sich dem Dialog entziehen und die Durchlässigkeit in der Demokratie darunter leidet. Dann, und das ist schon eine starke Beschädigung der Demokratie oder fast eine Wendung zur Oligarchie, das sind die Lobbyverbände. Also da ist eine unglaubliche Macht konzentriert, die eben auch sehr verflochten ist mit der Politik. Also wie ist es möglich, dass Politiker da in Aufsichtsräten von Privatfirmen sind, also von Firmen, die nicht der öffentlichen Hand gehören? Kommen wir aus einer anderen Gesellschaft, waren die Machtstrukturen auch da in anderer Weise. Aber so die Vermischung dann von Parteien und Wirtschaft, also so diese gegenseitige Einflussnahme, die ist schon heftig. Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser, der so ungeheuer viel auf hübsche Kleider hielt, dass er all sein Geld dafür ausgab, um recht geputzt zu sein. Er kümmerte sich nicht um seine Soldaten, kümmerte sich nicht um das Theater und liebte es nicht, in den Wald zu fahren, außer um seine neuen Kleider zu zeigen. Also die Spielregeln sind ja immer noch von uns Menschen gemacht. Natürlich geht es darum, dass wir den Handel und Wandel danach gestalten, wie er menschenfreundlich ist, wie er dem Gemeinwesen nützt und nicht die Interessen einer Minderheit bedient, die dann gar nicht mehr wissen, wie viele Milliarden sie haben. In der großen Stadt, in der er wohnte, ging es sehr munter zu. Jeden Tag kamen viele Fremde. Eines Tages kamen auch zwei Betrüger. Sie gaben sich für Weber aus und sagten, dass sie das schönste Zeug, das man sich denken könne, zu weben verständen. Nicht allein Farben und Muster wären ungewöhnlich schön, sondern die Kleider, die von dem Zeuge genäht würden, besäßen auch die wunderbare Eigenschaft, dass sie für jeden Menschen unsichtbar wären, der nicht für sein Amt tauge oder unverzeihlich dumm sei. Das wären ja prächtige Kleider, dachte der Kaiser. Wenn ich die anhätte, könnte ich ja dahinter kommen, welche Männer in meinem Reiche zu dem Amte, das sie haben, nicht taugen. Die Politik ist hart, schmutzig, notwendig und zum Kotzen. Nur die Herren, die uns nicht regieren, sondern beherrschen, die werden nie fallen, nie stürzen. Die regieren nämlich nicht, die herrschen nur. Und nie, nie wird einer von ihnen ein Gefängnis von innen sehen. Sie sind ewig haltbar. Es ist das wahre Gottesgnadentum des Geldes. Heinrich Böll. Ich könnte mit den neuen Kleidern die Klugen von den Dummen unterscheiden. Ja, das Zeug muss sogleich für mich gewebt werden, sprach er und glaubte, nichts befürchten zu müssen. Ich will meinen ehrlichen Minister zu den Webern senden. Keiner versieht sein Amt besser als er. Nun ging der gute alte Minister in den Saal hinein, wo die zwei Betrüger saßen und an den leeren Webstühlen arbeiteten. Und dann ist ein ganz entscheidender Faktor von Führung ist immer Kontrolle. Das heißt, der führt, muss kontrollieren, ob die Ziele, die man vereinbart hat, auch erreicht werden. Und wenn er kontrolliert hat, dann hat es Folgen. Das heißt, er kann Anerkennung aussprechen oder er muss kritisieren. Und die erste Folge von Kritik ist natürlich Hilfestellung oder in einem Extremfall auch Strafe. Und dann muss jemand, der führt, immer bereit sein, Verantwortung abzugeben, also zu delegieren. Gott behüte uns, dachte der alte Minister und riss die Augen auf. Ich kann ja nichts erblicken. Aber das sagte er natürlich nicht. Beide Betrüger baten ihn, gefälligst näher zu treten und fragten, ob es nicht ein hübsches Muster und schöne Farben seien. Dabei zeigten sie auf den leeren Webstuhl und der arme alte Minister fuhr fort, die Augen aufzureißen. Aber er konnte nichts sehen, denn es war ja nichts da. Herr Gott, dachte der alte Minister, sollte ich dumm sein? Sollte ich zu meinem Amte nicht taugen? Warum ist das notwendig, dass wir da eine heile Welt vorgespiegelt bekommen? Warum erwarten? Es sind ja keine Kaiser mehr. Nun, Sie sagen nichts dazu? Fragte der eine, der da webte. Oh, es ist hübsch, ganz allerliebst, antwortete der alte Minister und sah durch seine Brille. Also ich denke, in einer Geschichte kann man immer seine eigenen Erfahrungen deuten. Oder mit einer eine Geschichte ist ein Muster auch, um die eigenen Erfahrungen zu deuten. Und das Theisers Neue Kleider von Hans-Christian Andersen lag in gewisser Weise auf dem Weg. Nun verlangten die Betrüger mehr Geld, mehr Seide und mehr Gold, das sie zum Weben brauchen wollten. Sie steckten alles in ihre eigenen Taschen. Auf den Webstuhl kam kein Faden, aber sie webten weiter. Zwei Dinge waren für mich an diesem Märchen besonders interessant. Einmal, dass das, was die beiden Betrüger verkünden, dass ihre Kleider wunderschön sind und dass wer die nicht sieht, zu keinem Amte taugt und unverzeihlich dumm ist, dass diese Behauptung fraglos geschluckt wird. Und das hat für mich sehr viel damit zu tun, wie 89, 90 eigentlich jede Alternative erledigt war. Es gab eigentlich nur noch sozusagen das kapitalistische westliche Modell, was damals natürlich auch noch sehr viel attraktiver war. Aber was das zur Folge hat, wenn die Alternative aus der Welt verschwindet, dann kommt man natürlich dann schnell zu diesen alternativlosen Entscheidungen. Man traut sich gar nicht mehr, bestimmte Fragen zu stellen, beziehungsweise wenn man sagt, ich sehe aber, dass die Wirklichkeit so und so ist, dann sage ich gar nichts mehr über die Wirklichkeit, sondern nur noch über mich selbst. Denn es steht ja fest, dass diese Kleider sehr schön sind und wer die eben nicht sieht, unverzeihlich dumm ist. Der Kaiser legte inzwischen alle Kleider ab und die Betrüger taten so, als ob sie ihm jedes Stück der neuen Kleider anzögen. Draußen stehen sie mit dem Thronhimmel, meldete der Oberzeremonienmeister. Ich bin fertig, sagte der Kaiser. Sitzt es nicht gut? So ging der Kaiser unter dem prächtigen Thronhimmel und alle Menschen riefen: Gott, wie sind des Kaisers neue Kleider unvergleichlich. Aber er hat ja gar nichts an, sagte endlich ein kleines Kind. Herr Gott, hört die Stimme der Unschuld, sagte der Vater, und der eine flüsterte es dem anderen zu. Und zuletzt rief das ganze Volk: Aber er hat ja gar nichts an. Das ergriff den Kaiser, denn es schien ihm, sie hätten recht. Aber er dachte bei sich: Nun muss ich die Prozession aushalten. Und so hielt er sich noch stolzer und die Kammerherren gingen und trugen die Schleppe, die gar nicht da war. Sympathisch sind uns natürlich Politiker, wenn sie auch mal einen Moment der Schwäche offenbaren, dass sozusagen ein Politiker, ein Mächtiger, nackt vor uns steht. Was sie ja ganz selten tun, weil sie ja mittlerweile auch gut erzogene Menschen sind und vor allem auch geschult werden, nicht nur erzogen, sondern geschult werden. Insofern ist so ein Moment des vor einem Stehen und bar jedes Weiterwissens und jeder guten Antwort ist natürlich sympathisch. Wir sind auch Politiker immer. In dem Moment, wo die Position weg ist, bin ich ein normaler Mensch. Gut, also ich wollte das ja, deswegen hat mich das auch nicht gestört. Es gibt Menschen, die leiden da furchtbar, wenn sie plötzlich nicht mehr so wichtig sind, weil sie eben nicht mehr eine bestimmte Position einnehmen. Und ich bin ja immer der Meinung, das sind eigentlich immer unsouveräne Menschen, die es demonstrieren müssen. Und das andere war für mich die Erkenntnis, dass gar nicht das Kind meiner Ansicht nach der Held dieses Märchens ist, sondern der nur mit einem Satz auftauchende Vater dieses Kindes. Also das Kind ruft, der Kaiser hat ja gar nichts an. Er sagt, hört auf die Stimme der Unschuld. Auch noch so eine gewisse Unsicherheit in seiner Äußerung. Aber er verweist erstmal auf das Kind und sagt, kann das nicht recht haben. Und dann ist das Volk, das tuschelt erst und dann taucht es eigentlich erst im Sprechchor auf. Also es kommt kein Einzelner wieder zum Vorschein, sondern das Volk als Sprechchor ruft dann, der Kaiser hat ja gar nichts an. Und das fand ich bemerkenswert, weil das ist auch oft meine Erfahrung, man braucht einen Zeugen, der für den Zeugen zeugt. Also es müssen mindestens zwei sein, die versuchen, eine andere Sprache zu sprechen. Und wenn man Macht mit Max Weber so definiert, dass es die Chance ist, für einen Befehl bei angehbaren Personen Gehorsam zu finden, dann sind die angehbaren Personen wir. Und wenn wir den Gehorsam sozusagen verweigern, dann hat auch niemand Macht. Mich interessiert Schwäche. Also mich interessiert ja auch an Leuten vor allem ihr Problem, weil da entsteht Wahrheit. Eine komplizierte Form von Wahrheit, ja. Und im Übrigen ist das ja auch Nachdenken, so kann man über Staaten nachdenken, nicht? Also das der moderne Staat, also eine Form von Übermensch, ja, der sich aus der gleichgeschalteten Koordination sehr vieler menschlicher Interessen und Verhaltensweisen ergibt. Ja, das ist was ganz anderes als sozusagen ein monarchisches System. Ja. Und ich interessiere mich für diese Ebene eigentlich viel mehr. Also wenn es mir gelingt, in meiner Arbeit ja, diese Daseinsneugier zu befriedigen, die auch ein Arzt hat, ja, oder ein Jurist oder auf eine bestimmte Weise ein Taxifahrer, der glücklich ist, Taxi zu fahren, ja, dann mache ich die Erfahrung mit der Macht, die jeder in seinem Leben macht, nämlich eine Erfahrung von Entscheidbarkeit oder Unentscheidbarkeit. Das ist es, worum es am Ende geht. Ja? Bin ich in der Lage, Schutz zu spenden und dafür ernten zu dürfen? Oder bin ich jemand, der Schutz braucht und dafür Gehorsamkeit leistet? Das sind eigentlich die Prüfungen, um die es am Ende geht. Ich stelle euch auf die Probe. Alle sind abfahrbereit, bewaffnet, in voller Montur. Würde man ihnen die Helme wegnehmen, die verspielten Sonnenbrillen und Schutzwesten? Man wird das Spurenbild auswerten und erhofft sich daraus noch einmal Rückschlüsse auf den genauen Unfallablauf, wie auch möglicherweise auf die Ursache. Furcht sollte über euch kommen, damit ihr nicht sündigt. Müssten wir wieder von dem Baum der Erkenntnis essen, um in den Stand der Unschuld zurückzufallen? Ja, lassen wir uns noch einmal verführen. Das wäre dann das letzte Kapitel von der Geschichte der Welt. Alles okay? Das ist jetzt nicht dein Ernst! Du musst ja nicht gleich so schreien. Was sollen wir denn tun? Weiß ich doch nicht. Nicht schon wieder streiten. Nein, nein, wir denken nur nach. American Airlines Emergency Line, please state your emergency. Hey, this is Nitty, the American Airlines calling. I am monitoring a call in which flight 11, the flight attendant is... Sie hörten, da geriet ich in Furcht. Mächtige Begegnungen. Feature von Andrea Markgraf. Es sprachen Martin Theuer, Hede Beck, Hubertus Gerzen, Michael Stiller, Jo Jung, Volker Risch, Jörg Meyer, André Holonix und Luise Klann. Mit Ausschnitten aus Georg Büchners Dantons Tod, Samuel Beckets Warten auf Godot, Elias Canettis Masse und Macht, Erich Kästners Ansprache zu Schulbeginn und aus dem Märchen Des Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen. Ton und Technik Rolf Knapp und Claudia Peike. Regie Günther Maurer. Produktion Südwestrundfunk 2014.